Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen. Nikola Tesla, ein Genie unter Strom. Ein Feature von Sandra Pfitzner. Chicago im August 1893. Vor den Toren der Stadt herrscht Jahrmarktstimmung. Mittendrin schiebt sich eine kleine Menschentraube langsam über den Platz. Eine Handvoll Männer in schwarzen Anzügen, die meisten von ihnen tragen dazu einen Zylinder. Im Mittelpunkt dieser kleinen Ansammlung steht eine riesige, schlaksige Gestalt. Ein Mann Mitte 30, ebenfalls sehr elegant gekleidet. Frack, weißes Hemd, weiße Krawatte. Alle Blicke sind auf ihn gerichtet. Sehen Sie nur, meine Herren. Sehen Sie sich um. All das ist mit Wechselstrom möglich. Und zwar nur mit Wechselstrom. Das ist ja unglaublich. Das also ist die Welt von morgen? Exakt. Das ist die Welt von morgen. Tatsächlich muss die Welt, auf die die Männer blicken, sich für sie wie ein Science-Fiction-Film anfühlen. Seit fast 4 Monaten läuft vor den Toren Chicagos die sogenannte Weltausstellung, die 19. ihrer Art. Das Veranstaltungsgelände umfasst 250 Hektar. Das ist so groß wie 350 Fußballfelder. Auf der Weltausstellung werden die Trends der Zukunft präsentiert, die neuesten Errungenschaften, die modernsten Technologien. Elektrizität wird das nächste Kapitel der Menschheitsgeschichte schreiben. Wohin die Männer aus der Kleingruppe auch blicken. Sie sehen eine Welt, die von Strom betrieben wird. Ja, genießen Sie es ruhig. Und das ist zu ihrer Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, noch höchst ungewöhnlich. Damals gibt es noch so gut wie keine elektrischen Straßenlaternen, Ampeln, elektrische Aufzüge oder Rolltreppen. Damals ist man zu Fuß, zu Pferd oder mit der dampfbetriebenen Eisenbahn unterwegs und erleuchtet die Zimmer mit Gaslampen oder Kerzen. Aber hier, auf der Weltausstellung in Chicago, wird alles wie von Geisterhand bewegt. Hier gibt es elektrische Züge und Laufbänder, Wasserfontänen und fahrende Treppen. Und der unsichtbare Geist, der dies alles antreibt, ist elektrischer Strom. Hier und heute beginnt ein neues Zeitalter. Der Herr, der die Männer durch diese Wunderwelt führt, heißt Nikola Tesla. Meine Herren, hier er ist von imposanter Gestalt, fast 1,90 Meter groß. Sein Gesicht ist hager, die Backen eingefallen und über der Oberlippe kräuselt sich ein dunkler Schnurrbart. Dass ausgerechnet er, die Teilnehmer des Internationalen Kongresses der Elektroingenieure, über das imposante Gelände der Weltausstellung führt, ist kein Zufall. Schließlich ist das alles hier nicht zuletzt sein Werk. Denn ohne seine Erfindungen wären all diese modernen Wunderwerke nicht möglich. Endlich hat die Welt begriffen, dass Wechselstrom der richtige Weg ist. Und als am Abend die Sonne über dem Ausstellungsgelände untergeht, entfaltet sich die wahre Magie. Voilà, meine Herren. Die Stadt der Lichter. Oh, fantastisch. Fast 100.000 Glühbirnen erleuchten die Gebäude und die Straßenzüge. Was für ein Lichtermeer. Als wäre es helllichter Tag. Am nächsten Tag präsentiert Nikola Tesla einen seiner Vorträge, mit denen er schon Menschen auf der ganzen Welt begeistert hat. Doch das Wort Vortrag trifft es nicht ganz. Es ist eher eine Show, bei der Tesla ein wahres Feuerwerk der Elektrizität entfacht. Dabei scheinen bläuliche Blitze aus Teslas Finger- und Haarspitzen zu strömen. Sein ganzer Körper ist in einen strahlenden Lichtkranz gehüllt. Es gibt Personen, und ich möchte hier keine Namen nennen. Die behaupten, Wechselstrom sei gefährlich. Aber sehen Sie nur. Oh, Herr im Himmel, das ist 1000 Volt. Unglaublich, wie kann er das überleben? Immer wieder erhellt das blaue Licht der Blitze den abgedunkelten Vortragssaal. Tesla lässt leuchtende Bälle, die aussehen wie Feuerkugeln, über seinen Körper wandern. Weiße Stäbe beginnen plötzlich wie Leuchtschwerter zu erstrahlen, als er sie in die Höhe streckt. Es wirkt, als würde Tesla mit der Elektrizität, die er geschaffen hat, verschmelzen. Der Mann ist kein Ingenieur, er ist ein Zauberer. Ein Zauberer der Elektrizität. Und wird als einer der berühmtesten Erfinder der Welt in die Geschichte eingehen. Sein Wechselstrommotor macht die Elektrizität massentauglich. Er bringt den Strom in die Häuser der Menschen. Zahlreiche Maschinen und Apparate, die uns auch heute noch den Alltag erleichtern, gehen auf seine Entdeckungen zurück. Bis heute ist Nikola Tesla eine große Inspiration für viele. Etwa die Gründer des großen amerikanischen Elektroautoherstellers Tesla und seinen schrill genialen Vorstandsvorsitzenden Elon Musk, bei dem man meinen könnte, dass er sich die eine oder andere Marketingaktion vom Namensgeber seiner Firma abgeschaut hat. Nikola Tesla gehört zu den schillerndsten Persönlichkeiten der modernen Technikgeschichte. Er war ein Showman, ein Popstar der Physik. Er war berühmt für seinen außergewöhnlichen Lebensstil. Und um sein Leben ranken sich zahlreiche Legenden. Viele Informationen über ihn und sein Leben stammen von ihm selbst, den Büchern, die er über sich und seine Erfindungen geschrieben hat. Doch was davon ist wahr? Was davon ist Legende? Den Anfang aller Legenden macht ein schweres Sommergewitter, das in der Nacht vom 9. auf den 10. Juli 1856 die Mittelmeerküste des heutigen Kroatiens aufs Heftigste erschüttert. Immer wieder zucken gleißende Blitze vom Himmel. Oh Herr, hilf! Das ist, als ob da draußen die Welt untergeht. In dieser Nacht, voll elektrischer Spannung, erblickt ein ganz besonderer kleiner Junge das blitzende Licht der Welt. Hier, Joker. Da hast du deinen Jungen. Herzlich willkommen, kleiner Nikola. Das ist ein Vorzeichen. Dieser Junge, er wird ein Kind des Sturms sein. Nein, nein, das wirst du nicht sein. Du wirst ein Kind des Lichts sein. Nikola Tesla erblickt das Licht der Welt in dem kleinen Dorf Smiljan. Sein Vater Milutin ist dort ein Priester der serbisch-orthodoxen Kirche. Nikola wächst mit seinen 4 Geschwistern in einem kleinen Haus auf, das weit außerhalb des Dorfes liegt. Im Winter, wenn viel Schnee fällt, ist die Familie tagelang abgeschnitten von der Außenwelt. Es ist eine Kindheit inmitten der Natur. Besonders gerne spielt Nikola mit den Tieren der Familie. Vor allem mit den Tauben und mit Marczak, dem Kater. Das magst du, Marczak, nicht wahr? An einem kalten Tag macht er dabei eine seltsame Entdeckung. Du bist ein richtiger Genießer. Autsch, was war denn das? Das hat ja wehgetan. Marczak, was ist denn mit deinem Fell los? Vater, sieh mal! Was ist denn? Marczaks Fell schimmert so seltsam. Wenn meine Hand näher kommt, dann sind kleine Funken zu sehen und es knistert. Das ist Elektrizität. So wie die Blitze bei einem Gewitter. Das passiert manchmal, wenn wir ein Katzenfell streicheln. Aber zum Glück ist das Fell unseres Marczaks nicht so gefährlich wie ein Blitz, der vom Himmel zuckt. Nikolas Vater Milutin weiß viel über die Welt. Er liest Bücher und schreibt sogar Gedichte. Nikolas Mutter Djuka hingegen konnte nicht zur Schule gehen. Weil ihre eigene Mutter schon früh durch eine Krankheit blind wurde, musste sie als älteste Tochter den Haushalt versorgen. Deshalb kann Djuka weder lesen noch schreiben. Aber sie hat andere Qualitäten, für die sie ihr Sohn Nikola verehrt. Meine Mutter ist der fleißigste Mensch, den ich kenne. Sie steht jeden Morgen schon vor Sonnenaufgang auf und arbeitet bis spät in die Nacht. Sie kocht, putzt, macht den Stall, versorgt uns Kinder. Ich habe das Gefühl, dass sie niemals müde wird. Tatsächlich ist Jukas tägliche Arbeit schwer. Denn damals kommt noch kein Strom aus einer Steckdose in die Häuser der Menschen. Das bedeutet, es gibt keinen Kühlschrank, keinen Staubsauger, keinen Elektroherd und keine Kaffeemaschine. Wir müssen alle Arbeiten mit der Hand erledigen. Das Geschirr abspülen zum Beispiel. Oder putzen. Oder Wäsche waschen. Wenn unsere Kleidung schmutzig ist, dann steht Mutter stundenlang im Waschbottich. Sie muss alles einweichen und auf dem Waschbrett schrubben. Und dann kocht sie die Kleidung im Waschkessel über dem Feuer aus. Feuer brauchen wir eigentlich andauernd. Auch fürs Heizen und fürs Essen kochen. Vorsicht mit dem Feuer, Nikola. Letztes Jahr ist im Dorf ein ganzes Haus abgebrannt. Ah, ich weiß. Der tägliche Haushalt bedeutet für Nikolas Mutter also harte und gefährliche Arbeit. Aber Joker ist nicht nur fleißig, sondern auch sehr schlau. Mutter, was ist denn das? Tja, ein bemerkenswertes kleines Gerät, mit dem man Eier schaumig schlagen kann. Und zwar ganz schnell. Wirklich? Wo hast du das denn her? Das habe ich mir selbst ausgedacht. Weißt du, Eier schaumig schlagen mag ich gar nicht. Aber mit diesem kleinen Werkzeug macht das gar keine Mühe. Es lohnt sich doch immer darüber nachzudenken, wie man sich das Leben erleichtern kann. Du bist eine richtige Erfinderin. Naja, ich bin die Erfinderin des phänomenalen Eierschlagwerkzeugs. In Smiljan erlebt Nikola eine unbeschwerte Kindheit. Doch dann ändert sich alles. Sein älterer Bruder Dané stirbt bei einem Reitunfall. Die Eltern stürzen in tiefe Trauer. Auf Dané hatten sie all ihre Hoffnungen gesetzt. Er war ausgesprochen talentiert und sollte wie der Vater Priester werden. In Smiljan erinnert Milutin und Juka alles an den Sohn, den sie verloren haben. Und so ziehen sie, als Nikola 6 Jahre alt ist, in die nahe Stadt Gospic. Dem kleinen Nikola fällt die Umstellung schwer. Ach, mir fehlt die Natur und vor allem die vielen Tiere. Auch die Erinnerung an Danés Unfall macht ihm schwer zu schaffen. Ich bin jetzt Mutters und Vaters einziger Sohn. Irgendwie muss ich ihn in Dané ersetzen. Aber wie soll ich das nur machen? Weil er doch so großartig war. Das schaffe ich niemals. Nikola kann kaum schlafen. Und wenn doch, dann plagen ihn schlimme Albträume. Auch Freunde hat er kaum. Die Kinder der Stadt sind ihm unheimlich. Umgekehrt wirkt der große, dünne Nikola auf sie seltsam. So sucht Nikola Trost in den Wäldern rund um Gospic. Die Natur ist ihm ein hervorragender Lehrmeister. Ganz spielerisch macht er wichtige Entdeckungen. Unglaublich, wie viele Maikäfer in diesem Jahr rumschwirren. So viele, dass die Büsche ganz schwarz sind. Eine echte Plage. Das müsste man sich doch zunutze machen können. Nikola fängt ein paar der Insekten ein. Na komm schon. Was er mit ihnen vorhat, ist nicht sehr tierfreundlich. Komm. Aber für einen 8-Jährigen genial. Komm, nicht wegfliegen. Er klebt die Käfer auf ein Stück Holz, das auf einer Spindel sitzt. Ah, ja, so ist gut. Als die Tiere wild mit den Flügeln schlagen, beginnt sich das Holz zu drehen. Es funktioniert. Damit kann ich die Kraft der Maikäfer nutzen, um ein Rad anzutreiben. So vergehen die Jahre. Nikola erweist sich als ein wissbegieriger und hervorragender Schüler. Nach dem Abitur erlauben ihm seine Eltern, obwohl sie nicht viel Geld haben, an der Universität zu studieren. 1876 beginnt der nun 20-Jährige an der Technischen Hochschule Graz, einer der renommiertesten Universitäten der Welt, ein Ingenieurstudium. Für Nikola geht ein Traum in Erfüllung. Endlich! Hier werde ich alles über Elektrizität lernen. Voller Elan stürzt sich Nikola in sein Studium. Im ersten Jahr arbeitet er ehrgeizig Tag und Nacht. Er besteht alle Prüfungen mit Auszeichnung. Doch dann legt er sich mit einem seiner berühmten Professoren an. Heute, meine Herren, darf ich Ihnen eine neue, großartige Maschine demonstrieren. Wir haben sie gerade aus Paris erhalten. Ein gewisser Monsieur Gramm, Tischler von Beruf, hat sie konstruiert, um damit das Versilbern von Besteck zu verbessern. Aber dieses Gerät ist in vielerlei Hinsicht nützlich, wie Sie gleich sehen werden. Die Gramm-Maschine ist ein Dynamo, also ein Gerät, das Bewegung in Strom umwandelt. Es gibt aber noch eine zweite Anwendungsmöglichkeit. Wenn man sie selbst an eine Stromquelle anschließt, dann arbeitet sie als Motor. Das wiederum ist eine Maschine, die Energie, also zum Beispiel Strom, in Bewegung umwandelt und dadurch andere Geräte antreibt. So funktioniert beispielsweise ein Auto. Der Motor bringt die Räder dazu, sich zu drehen, und das Auto fährt. Ist das nicht hervorragend, meine Herren? In der Tat. Allerdings, sehen Sie nur diese Funken an den Bürsten. Was für ein erheblicher Verlust an Energie. Da sollte man sich etwas anderes einfallen lassen. Hört, hört. Der junge Herr Tesla hat ehrgeizige Pläne. Wie, Tesla, sollte das denn gehen? Na, man sollte einen Motor ohne Bürsten erfinden. Ich bin überzeugt davon, dass das funktionieren müsste. Nun, dann lassen Sie sich Folgendes gesagt sein. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Herr Tesla mag große Dinge zustande bringen, aber das wird er nie schaffen. Ich werde das schaffen. Ich weiß, dass es geht. Die Idee eines besseren Elektromotors lässt Nikola nicht mehr los. Tag und Nacht grübelt er und spielt im Kopf unterschiedliche Möglichkeiten durch. Er ist fest davon überzeugt, dass er Recht und sein Professor Unrecht hat. Aber es wird noch 5 lange Jahre dauern, bis er die entscheidende Idee hat. Nikola ist zunehmend frustriert vom Studium. Immer seltener geht er zur Universität. Er will sein Wissen lieber endlich in der Praxis anwenden. Da bekommt er die Chance, in der modernen Telefonzentrale eines gewissen Herrn Tibada Puskas im knapp 300 Kilometer entfernten Budapest zu arbeiten. Damals ist das Telefon gerade erst erfunden. Aber die Geräte haben noch keine Tasten, mit denen man die Nummer wählen kann. Deshalb hat der Ungar Puskas die Idee, eine Telefonzentrale einzurichten, in der eine Mitarbeiterin die Verbindung zwischen Anrufer und Angerufenem herstellt. Die fortschrittliche Atmosphäre beflügelt Nikola. Er beginnt wieder über sein Lieblingsthema nachzudenken, seinen neuartigen Elektromotor. Jedoch, ich finde die Lösung nicht. Ich werde noch verrückt. Es macht ihm so zu schaffen, dass er krank wird und einen Nervenzusammenbruch erleidet. Jeder Tag wird zur Qual. Besonders leidet er darunter, dass seine 5 Sinne durch die Krankheit extrem geschärft und überempfindlich sind. Später, als alter Mann, erinnert er sich in seiner Autobiografie an diese Zeit. In Budapest konnte ich das Ticken einer Uhr durch 3 Zimmer hindurch hören. Eine Fliege, die auf meinem Tisch im Zimmer landete, verursachte in meinem Ohr einen dumpfen Schlag. Ein Wagen, der in einigen Meilen Entfernung vorüberfuhr, erschütterte leicht gewissermaßen meinen ganzen Körper. Das Pfeifen einer Lokomotive, 20 oder 30 Meilen entfernt, ließ die Bank oder den Stuhl, worauf ich saß, so heftig vibrieren, dass der Schmerz unerträglich war. Der Boden unter meinen Füßen bebte ständig. Ich musste mein Bett mit Gummikissen unterlegen, um überhaupt Ruhe zu finden. Aus seinem schrecklichen Zustand rettet Nikola ein Kollege und Freund, Antal Sigeti. Ist das dunkel hier? Nikola, so geht das nicht weiter. Antal, du musst raus an die frische Luft. Nein, Antal, ich kann das Sonnenlicht nicht ertragen. Das ist inakzeptabel. Ich werde nicht gehen, wenn du mich nicht wenigstens auf einem kurzen Spaziergang begleitest. Versteh doch bitte, ich kann das nicht. Na gut, ich werde mich hier auf den Stuhl setzen und warten, bis du soweit bist. Tantal, bitte. Nicht so machen, mein Freund. Hey, yeah, also gut, aber nur 5 Minuten. Aus den 5 Minuten werden schließlich regelmäßige Spaziergänge, die ihm ganz sichtlich gut tun. Während die beiden durch den Budapester Stadtpark flanieren, erzählt Nikola seinem Freund von seinen Ideen. Antal ist ein guter Zuhörer, der sich selbst sehr gut mit Technik auskennt. So machen die Spaziergänge Nikola nicht nur gesund, sondern regen auch seinen Geist an. Und dann, an einem warmen Abend im Jahre 1882, passiert es. Sieh nur, Nikola, wie schön die Sonne dort hinter den Bäumen versinkt. Oh ja. Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt. Doch eilt sie hin und fördert neues Leben. Oh, dass kein Flügel mich vom Boden hebt, ihr nach und immer nach zu streben. Was für schöne Zeilen. Goethe? Ganz recht. Faust. Oh mein Gott, das ist es. Die Sonne. Die Sonne ist die Lösung. Jeden Tag hatte ich sie vor Augen, aber erst jetzt habe ich es begriffen. Als ich diese inspirierenden Worte äußerte, kam mir die Idee wie ein Blitzschlag und in einem Augenblick war mir die Wahrheit offenbart. Die Bilder, die ich sah, waren wunderbar scharf und klar und hatten die Festigkeit von Metall und Stein. Ich kann gar nicht anfangen, meine Gefühle zu beschreiben. 1000 Geheimnisse der Natur, auf die ich zufällig gestoßen bin, hätte ich für das eine gegeben, das ich ihr entgegen allen Aussichten und unter der Gefahr meines Lebens abgerungen hatte. Nikola nimmt einen Stock und zeichnet ein Diagramm in den Sand. Es ist das Modell seines Elektromotors. Bei diesem Motor gibt es keine Bürsten mehr, wie bei der Grammaschine. Und daher geht auch kaum Energie verloren. Er arbeitet mit Wechselstrom und ist bis heute die Grundlage der meisten Elektromotoren. Aber hat ihn die Erkenntnis tatsächlich wie ein Blitz getroffen? Hat er das perfekte Modell einfach so im Kopf? Es gibt ja Berichte über seine Arbeitsweise und die sagen, dass er ein sehr visueller Typ war, fast ein Bildgedächtnis hatte. Und die beschreiben eben auch, dass er vieles durchdacht hat und dann sozusagen es auch aufgezeichnet oder dargelegt hat. Also er hatte das irgendwie im Kopf, ob wir uns das jetzt so richtig vorstellen können oder nicht. Dr. Frank Dittmann ist Kurator der Abteilung für Starkstromtechnik am Deutschen Museum in München. In seiner Doktorarbeit hat er sich mit Technikgeschichte beschäftigt. Er gilt als einer der Top-Experten, wenn es um Nikola Tesla geht. Mit dem genialen Erfinder verbindet ihn die Faszination für Elektrizität. Energie brauchen wir alle. Und das nutzen wir auch jeden Tag. Und meistens ohne dran zu denken, wie viel das eigentlich ist. Und Elektrizität, die kommt aus der Steckdose in riesigen Mengen, muss man eigentlich mal sagen. Sie ist im Prinzip in jede andere Energieform einfach umzuwandeln. Man kann also ganz viel damit machen. Insofern ist sie, die bequemste Energieform und die man am besten nutzen kann, die es überhaupt gibt. Damals ist noch kaum etwas über Elektrizität bekannt. Nur wenige Firmen entwickeln Produkte, die mit ihrer Hilfe funktionieren. Eine von ihnen ist die Edison Company in Amerika. Ihr Gründer Thomas Edison gilt damals als größter Erfinder aller Zeiten. Aus seiner Erfinderwerkstatt stammt unter anderem die Kohlefadenglühbirne, die es ermöglicht, elektrisches Licht über viele Stunden zu nutzen. Auch in Europa hat die Firma Edison Niederlassungen, etwa in Paris. Und dorthin zieht es den jungen Nikola Tesla als nächstes. Paris, das ist Kunst, das ist Mode, das ist Architektur. Unterstützung bekommt Nikola von Tivada Puskás, seinem Arbeitgeber in Budapest. Der ist sehr angetan von seinem jungen, talentierten Mitarbeiter, denn Nikola hat die Funktion der Telefonhörer seiner Telefonzentrale verbessert. Puskás will ihm weiterhelfen und empfiehlt ihn deshalb seinen Geschäftspartnern bei der Continental Edison Company in Paris. Im April 1882, er ist nun 25 Jahre alt, zieht Nicolas in die vibrierende französische Hauptstadt. Ich liebe es, die eleganten Boulevards entlang zu laufen und die Auslagen in den teuren Geschäften zu betrachten. Zum ersten Mal in seinem Leben verdient Nicolas gutes Geld und gibt es mit vollen Händen aus. Er liebt Luxus, elegante Kleidung, geht gerne in die Oper. Kaum hat er am Anfang des Monats sein Gehalt bekommen, ist es auch schon wieder weg. Tja, die letzten 29 Tage des Monats sind die schlimmsten. Denn da ist Nicolas in der Regel schon wieder pleite. Doch er arbeitet auch viel. Schnell macht er sich in der Firma Edison einen Namen. Er hofft, hier jemanden zu finden, der an seinen Wechselstrommotor glaubt und dessen Entwicklung fördern will. Aber keiner interessiert sich für die Idee. Und so reift in Nicolas der Gedanke, sein Glück noch einmal woanders zu suchen. In Amerika! Kaum überraschend, denn viele arme junge Menschen zieht es im ausklingenden 19. Jahrhundert von Europa in die Vereinigten Staaten. Im Land der goldenen Verheißungen wittern sie ihre Chance auf Erfolg. Dort werde ich mein Glück machen. Nicolas verkauft also sein Hab und Gut und holt sich ein Ticket für die Überfahrt mit dem Atlantikdampfer. Am 6. Juni 1884 kommt er in New York an. Name? Tesla. Nikola Tesla. Herkunft? Smiljan. Wie bitte? Smiljan. Smiljan. Ach so, Schweden. In Ordnung. Weitergehen. Weitergehen. Teslas erster Eindruck von der neuen Heimat Amerika ist verheerend. Was ich zurückgelassen hatte, war schön, kunstreich und in jeder Hinsicht faszinierend. Was ich hier sah, war künstlich roh und unattraktiv. Das New York, von dem Tesla 1884 empfangen wird, ist dreckig und laut. Überall liegt Müll. Auf den Straßen sind unzählige Fuhrwerke und Menschen unterwegs. Hey, hast vielleicht mal einen Penny? Nein, ich bin gerade erst vom Schiff gekommen. Frischfleisch aus Europa. Geld hat Tesla keines im Gepäck, als er amerikanischen Boden betritt. Aber dafür eine Idee, die er verkaufen will. Seinen Wechselstrommotor. Soll ich dir New York zeigen? Nein, danke. Ich muss weiter. Warum denn so eilig? Ich bin ein hervorragender Reiseführer. Schlägereien, Überfälle und Morde sind hier im Land der unbegrenzten Möglichkeiten an der Tagesordnung. Na komm schon! Nicht selten setzte sich derjenige durch, der mit seinen Fäusten am kräftigsten zuschlagen kann. Ist das Amerika? Fragte ich mich in schmerzlicher Überraschung. Es ist ein Land, das in der Zivilisation hinter Europa steht. Doch Tesla wird Amerika lieben lernen. Als er 7 Jahre später amerikanischer Staatsbürger wird, ist das für ihn ein ganz besonderes Geschenk, auf das er bis zu seinem Tod stolz sein wird. Doch jetzt ist er gerade einmal 2 Tage in New York, als er sich bei keinem anderen als dem berühmten Thomas Edison persönlich vorstellt. Er übergibt ihm ein Empfehlungsschreiben seines Chefs in Europa. Aha. Ich kenne 2 große Männer. Sie, lieber Edison, sind einer davon. Der andere steht vor Ihnen. So, so, da scheint man ja recht begeistert von Ihnen zu sein. Nun, ich habe für Puskas in Budapest gearbeitet, habe seine Telefonhörer verbessert. Dann war ich in Paris. Auf der SS Oregon gibt es Probleme. Das Schiff kann nicht auslaufen, die Dynamos sind defekt. Verdammt nochmal! Mr. Edison. Ach so, ja, ja, beeindruckend. Von mir aus, gute Ingenieure kann ich immer brauchen. Sie können gleich anfangen. Die SS Oregon? Ja, Sir. Das müssen wir schnellstens reparieren. Da geht es um unseren guten Ruf. Ist noch was? Nun, Mr. Edison, Sir, ich würde Ihnen gern noch von einer fantastischen Erfindung erzählen, die ich gemacht habe. Sie wird die Welt der Elektrizität verändern. Es ist ein revolutionärer Motor, der mit Wechselstrom läuft. Ich werde mir kein weiteres Wort dieses Unsinns anhören. Wechselstrom ist nicht nur überflüssig, sondern auch gefährlich. Er wird keine Zukunft haben und jeder, der damit experimentiert, verschwendet seine Zeit. Aber... Los, an die Arbeit. Schönen Tag noch. Also die SS Oregon. Was können wir da tun? Man merkt es schon. Edison und Tesla. Hier treffen zwei Welten aufeinander. Gerade mal 6 Monate wird Tesla für Edison arbeiten. Länger nicht. So sehr ist die Konfrontation schon von ihrer ersten Begegnung an vorgezeichnet. Problem Nummer 1. Alte Welt trifft auf neue Welt. Ich glaube, Tesla war niemals ein klassischer Amerikaner. Wenn es das überhaupt gibt, dann war Edison vielleicht einer. Self-made man, der sein Geld natürlich auch verdient hat und den Gewinn, den er hatte, in neue Projekte gesteckt hat. Tesla ist ja in Osteuropa, im heutigen Kroatien geboren, war eigentlich orthodox erzogen. Sein Vater war ja ein orthodoxer Priester. Und er hatte bestimmt nicht dieses, was man heute so klassische kapitalistische Eigenschaften vielleicht nennen kann, nämlich vom Tellerwäscher zum Millionär, so diese Bewegung, das hatte er sicherlich so nicht drin. Vor allen Dingen nicht diese unmittelbare, direkte Beziehung zum Geld. Und Problem Nummer 2. Visionär trifft auf Geschäftsmann. Tesla wollte Großes. Er wollte das Weltenergiesystem. Schon der Name sagt, da ging es ihm nicht um irgendeine Stadt und irgendeine Straßenbahn, die da jetzt betrieben werden soll, sondern gleich das ganz Große. Das sind schon Visionen, vielleicht sogar schon Utopien, die er hatte, weil er geglaubt hat, sein Talent, wenn man so will, muss er in den Dienst, wir würden das heute Menschheit vielleicht nennen, das muss er tun und nicht einfach ums Geld kämpfen. Edison wollte seine Entdeckungen vermarkten. Das ist auch eine Utopie, weil immer hat es nicht geklappt. Aber das war viel bodenständiger natürlich. Er wollte Geld machen. Für Thomas Edison geht es bei jeder seiner Erfindungen also um die Frage, wie kann man damit Geld verdienen? Und Tesla? Der will das Weltenergiesystem. Wow. Doch dazu später mehr. Im Kern kann man sagen, hier trifft ein sehr praktischer Ansatz auf einen sehr wissenschaftlich geprägten Ansatz. Edison hat aber eigentlich immer alles, ich sag mal, mit vielen Versuchen erschlagen. Er hat ihm über 30.000 Fasern in aller Welt zusammensammeln lassen und hat die alle einzeln durchprobieren lassen und hat sozusagen dann eine Faser rausgefunden, die er verkohlen konnte und in seine Glühlampe einbauen konnte. Tesla war ganz anders. Er hatte studiert und war der Meinung, dass man das Problem wissenschaftlich angehen müsse und nicht so handwerklich vielleicht, könnte man sagen, wie Edison das gemacht hat. Bevor es zum Bruch zwischen den beiden Technikgenies kommt, legt sich Tesla für seinen neuen Arbeitgeber erstmal richtig ins Zeug. Die defekten Dynamos, die den Transatlantikdampfer SS Oregon nicht auslaufen lassen, repariert er in nur einer einzigen Nacht. Das müsste doch gelacht sein. Und noch eine weitere wichtige Aufgabe übernimmt er. Er soll die Leistungsfähigkeit der Edison-Generatoren, das sind Maschinen, die Bewegung in Strom umwandeln, verbessern. Das ist was für echte Tüftler. Aber wer das schafft, dem zahle ich $50.000 extra. Gut, die Herausforderung nehme ich an. Auch wenn es dieses Mal mehrere Monate dauert, Tesla grübelt und tüftelt so lange über dem Leistungsproblem, bis... Mr. Edison, ich habe es geschafft. Die Generatoren arbeiten jetzt doppelt so effizient wie vorher. Gute Arbeit, Tesla. Danke, Sir. Sir, mein Zusatzhonorar. Wann bekomme ich das? Was für ein Zusatzhonorar? Die $50.000, Sir, die Sie demjenigen versprochen haben, der die Generatoren verbessert. Aber das können Sie nicht ernst genommen haben. Das war doch nur ein Scherz. Tesla, Sie verstehen einfach unseren amerikanischen Humor nicht. Tesla ist zutiefst enttäuscht und reagiert prompt. Ich kündige, und zwar sofort. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass der Neuamerikaner Tesla die Regeln des amerikanischen Geschäftslebens noch nicht so ganz versteht. Denn so makaber Edisons Scherz auch gewesen sein mag, heute würden die $50.000, die er Tesla versprochen hat, der Summe von fast 1 Million Euro entsprechen. Das hatte Edison wohl wirklich nicht ernst gemeint. Tja, traue niemandem. Oder du wirst betrogen. Ach, was soll's. Mit meinen Fähigkeiten komme ich bald wieder auf die Beine. Doch hier täuscht sich Tesla. Er findet keine neue Arbeitsstelle. An manchen Tagen weiß er nicht, wie er das Geld für etwas zu essen aufbringen soll. Er nimmt jeden Job an, den er bekommen kann, baut Straßen für $2 am Tag. Er wähnt sich am Tiefpunkt seines Lebens. Das ist purer Hohn. Ich habe so eine gute Ausbildung, kenne mich in der Wissenschaft, der Mechanik, ja sogar in der Literatur aus. Aber hier in New York finde ich nur Arbeit als Tagelöhner. Was für eine Verschwendung meines Talents. Doch kurz darauf lernt er eine im wörtlichsten Sinne wertvolle weitere Lektion in Sachen Geschäfte machen. Wer erfolgreich sein will, der muss die richtigen Leute kennen. Bei seiner Arbeit als Tagelöhner erzählt Tesla dem Vorarbeiter von seinem Elektromotor. Dieser ist begeistert und stellt den Kontakt zu einem reichen New Yorker Anwalt und einem bekannten Ingenieur her. Die beiden beschließen tatsächlich, Tesla zu fördern und richten ihm ein eigenes Labor ein. Endlich! Hier kann ich Tag und Nacht an meinem Motor arbeiten. Seine beiden Förderer sorgen auch dafür, dass Tesla 1888 schließlich seinen Wechselstrommotor den einflussreichsten Elektroingenieuren Amerikas vorstellen darf. Den Mitgliedern des American Institute of Electrical Engineers in New York. Ich war unglaublich aufgeregt. Eigentlich war ich bis zum letzten Moment nicht sicher, ob ich wirklich vor all diesen Fachleuten reden würde. Aber zu meiner Überraschung stellte ich fest, ich war gut. Ich konnte auch schwierige Zusammenhänge einfach erklären. Ich konnte mein Publikum begeistern. Dieser Vortrag wird sein Durchbruch. Denn nun wird ein Mann auf ihn aufmerksam, der sein Leben verändern wird. Dieser Mann ist selbst Ingenieur und Erfinder und außerdem ein wohlhabender und erfolgreicher Unternehmer. George Westinghouse. Vor allem hatte Westinghouse, Sohn deutscher Einwanderer, genau den richtigen Riecher für die Trends der Zukunft. Und mit einer Sache ist er sich ganz sicher. Die Zukunft ist elektrisch. 1888, als Tesla und Westinghouse zusammentreffen, ist Strom nicht weit verbreitet. Lediglich ein paar wenige Innenstädte sind elektrisch beleuchtet. Und auch einige Superreiche haben in ihren Häusern elektrischen Strom. Sie alle werden beliefert vom unumstrittenen König der Elektrizität, Thomas Edison. Doch die noch junge Technik ist nicht nur immens teuer, sondern hat auch andere Tücken. Denn um den Strom ins Haus zu bringen, muss Edison in der Nähe seiner reichen Kunden jeweils ein kleines Kraftwerk bauen. Es mussten Kohlen hingefahren werden, es musste Asche weggefahren werden und die Dampfmaschinen, die dort da waren, die haben natürlich eine Vibration gemacht. Das gefiel diesen Leuten natürlich nicht, ist ja klar. Die wollten das Kraftwerk möglichst irgendwie außerhalb ihres Stadtviertels haben. Das ging aber nicht, weil diese Kraftwerke Gleichstrom erzeugt haben und da konnte man so maximal 1 Kilometer im Umkreis versorgen. Wenn man die also draußen haben wollte, musste man irgendwie versuchen, eine Technik zu finden, die diesen Abstand vergrößern könnte. George Westinghouse ist sicher, dass er nun die Lösung dieses Problems gefunden hat. Die Zukunft, das ist Wechselstrom. Wechselstrom? Gleichstrom? Elektrizität? Was ist das überhaupt? In jedem Körper, in jedem Gegenstand gibt es Teilchen, die sich frei bewegen können. Das sind die sogenannten Elektronen und sie sind so winzig klein, dass man sie nicht sehen kann. Diese beweglichen Elektronen können sogar den Körper, zu dem sie gehören, verlassen und zu einem anderen Körper wechseln. Diesen Effekt hat Tesla schon als Kind festgestellt, als er seinen Kater streichelte. Das magst du, Marta. Nicht wahr? Du bist ein richtiger Genießer. Autsch! Was war denn das? Das hat ja wehgetan. Vater, sieh mal! Ajaks Fell schimmert so seltsam. Das ist Elektrizität. So wie die Plätze bei einem Gewitter. Damit nun Strom fließt, muss man einen geschlossenen Stromkreis herstellen. Ganz einfach macht man das zum Beispiel, indem man eine Batterie und eine Glühbirne mit zwei Kupferdrähten verbindet. Also von der Batterie führt ein Kupferdraht zur Glühbirne und von der Glühbirne führt ein zweiter Kupferdraht zurück zur Batterie. Wenn man das alles richtig macht, dann fließt Strom und die Glühbirne fängt an zu leuchten. Aber warum? Im Kupferdraht und im Glühfaden der Glühbirne sind natürlich auch Elektronen. Wenn nun der Draht an die Batterie angeschlossen wird, fangen diese Elektronen an, sich zu bewegen. Eine Batterie funktioniert nämlich so ähnlich wie ein Magnet. Sie hat einen Minuspol und einen Pluspol. Am Minuspol sitzen dabei viel mehr Elektronen als am Pluspol. Wenn jetzt beide Pole durch den Kupferdraht miteinander verbunden werden, dann versuchen die Elektronen, dieses Ungleichgewicht auszugleichen. Sie bewegen sich also zum Pluspol. Dabei fließen sie auch durch den Glühfaden der Glühbirne und lassen ihn leuchten. Bei einer Batterie fließen die Elektronen also immer in die gleiche Richtung, vom Minuspol zum Pluspol. Deshalb nennt man das Gleichstrom. Beim Wechselstrom hingegen verändern sich die Pole ständig. Also der Pluspol wird zum Minuspol und der Minuspol zum Pluspol und dann wieder umgekehrt. Deshalb wechseln die Elektronen ständig die Richtung. Sie bewegen sich demnach ununterbrochen hin und her. Schon seit längerem hat Westinghouse die Idee, Strom in das weite Land Amerika und den Menschen die Annehmlichkeiten der Elektrizität zu bringen. Wechselstrom ist einfach die Lösung. Ich spüre das. Ich bin mir so sicher wie noch nie in meinem Leben. Aber warum ist George Westinghouse so fest davon überzeugt? Wenn die Elektronen durch die Leitung fließen, dann ist das so ähnlich wie bei einem Ball, den man anschubst und der auf einer Straße rollt. Der Ball wird immer langsamer und irgendwann bleibt er stehen. Das passiert, weil der Ball sozusagen auf dem Boden reibt. Dabei geht Energie verloren. Der Boden wirkt wie ein Widerstand, der den Ball immer langsamer macht. Wenn man ihn kräftiger anstößt, dann rollt er auch länger. So ähnlich ist es auch in der Stromleitung. Die Elektronen rollen sozusagen wie ein Ball durch die Leitung und verlieren dabei immer mehr an Energie, bis sie irgendwann stehen bleiben. Wenn man den Strom stärker anschubst, dann kann er weiterfließen. Und das genau ist der Punkt. Im Gegensatz zu Gleichstrom kann man nämlich bei Wechselstrom durch einen Spannungswandler, einen sogenannten Transformator, die Spannung extrem erhöhen. Die Elektronen also richtig stark anschubsen. So können sie über weite Strecken durch die Leitungen rauschen. Am Ziel treffen sie auf einen weiteren Transformator, der die Spannung dann wieder verringert. Denn mit dieser Wucht dürfen sie nicht aus der Steckdose kommen. Einen solchen Transformator hat Westinghouse bereits. Zu 100% funktioniert sein Vorhaben aber noch nicht. Als er von Teslas Wechselstrommotor und seinen zahlreichen anderen Patenten erfährt, ist er sich sicher. Dieser Tesla hat genau das Puzzlestück, das noch fehlt, um alles zum Laufen zu bringen. Und umgekehrt ist Westinghouse auch für Tesla die große Chance. Endlich jemand, der meinen Motor produzieren kann. Nach einigen Verhandlungen einigen sich die beiden. Tesla verkauft seine Patente für eine hohe Summe an Westinghouse. Ursprünglich steht in dem Vertrag auch eine Klausel, nach der er $2,50 pro produzierter Pferdestärke erhalten soll. Doch als die Firma von George Westinghouse in finanzielle Schieflage gerät, drängen ihn seine Geschäftspartner, diese Klausel zu streichen. Lieber Tesla, mir fällt das unsagbar schwer. Aber meine finanzielle Situation zwingt mich dazu. Ich muss Sie bitten, auf die Beteiligungsklausel zu verzichten. Geben Sie mir den Vertrag. Weg damit. Sie haben an mich und meine Erfindung geglaubt, als es kein anderer getan hat. Das ist wichtiger als alles Geld der Welt. Ich danke Ihnen, mein Freund. Die Klausel, auf die Tesla verzichtet, hätte ihn im Laufe der kommenden Jahre zum Milliardär gemacht. Dennoch hat er den Schritt nie bereut. George Westinghouse war meiner Ansicht nach der einzige Mann auf diesem Planeten, der mein Wechselstromsystem unter den damaligen Umständen durchsetzen und die Schlacht gegen Vorurteile und die Macht des Geldes gewinnen konnte. Er war ein Pionier von imponierender Größe, dem die Menschheit ein großes Maß an Dankbarkeit schuldet. Westinghouse hat jetzt eigentlich alles, was er braucht. Wenn da nicht die Konkurrenz wäre. Edison mit seiner Gleichstromtechnologie. Es folgt ein mehrjähriger Stromkrieg, ein schmutziges Marketingduell, das öffentlich ausgetragen wird. Würden Edison und Tesla heute leben, so würden sie wohl in einer reißerischen Talkshow aufeinandertreffen. Und wir heißen heute Abend folgende Gäste willkommen. Er gilt als der größte Erfinder aller Zeiten. Begrüßen Sie mit mir Thomas Edison. Schönen guten Tag. Und hier kommt der Herausforderer. Mit Wechselstrom macht er dem großen Edison Konkurrenz. Nikola Tesla. Guten Tag. Meine Herren, der Wettstreit ist eröffnet. Ja, also, wir arbeiten seit Jahren sehr erfolgreich mit der Gleichstromtechnologie. Sie ist anerkannt, sie funktioniert, sie ist ausgereift. Sie ist veraltet. Unsinn! Sie wird nach wie vor allen Anforderungen gerecht. Ja, aber nur, wenn Sie Ihrer Kundschaft ein lautes und schmutziges Kraftwerk vor der Haustür zumuten wollen. Wie wollen Sie denn mit Gleichstrom ganz Amerika mit Strom versorgen? Sie wollen eine völlig neue, noch nicht hinreichend getestete Technologie auf die amerikanische Gesellschaft Gleichstrom loslassen? Gleichstrom ist die Vergangenheit, so wie Sie selbst. Wechselstrom tötet. Unsinn. Das reinste Teufelswerk. Mit Wechselstrom können wir die Welt in das moderne Zeitalter führen. Stellen Sie sich nur vor. Eine erleuchtete Welt. Hochleistungsfähige Maschinen. Also. Was damit alles möglich wäre. Es bleibt also spannend. Welche der beiden Technologien wird sich durchsetzen? Bleiben Sie dran. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht es weiter. Um zu beweisen, wie gefährlich Wechselstrom ist, schreckt Edison damals auch vor grausamen Experimenten nicht zurück. Öffentlich lässt er Hunde, Kälber, Pferde und sogar einen Elefanten mit Wechselstrom töten. Westinghausen nennt er diese makabre Vorgehensweise. Schließlich hat er sogar die Idee, zum Tode Verurteilte mit Wechselstrom hinzurichten. 1890 stirbt der erste Mensch auf dem elektrischen Stuhl. Aber auch Konkurrent Tesla beherrscht das Marketinghandwerk. Als Redner ist er in Amerika und Europa heiß begehrt. Seine Vorträge sind keine langweilige Theorie, sondern gespickt mit spektakulären Experimenten. Fast wie eine große Zaubershow. Herr im Himmel, das... Unglaublich, wie kann er das überleben? Wenn Tesla glühende Bälle über seinen Körper wandern und Blitze aus seiner Kleidung schießen lässt, dann arbeitet er, wie letztlich jeder Magier, mit physikalischen Effekten, die seinem Publikum nicht bekannt sind. Zum Beispiel mit dem sogenannten Skin-Effekt, dem Hauteffekt. Dabei nutze ich Strom, der extrem schnell die Pole wechselt. Dadurch fließt der Strom auf meine Haut und geht nicht in den Körper. Genial. Aber gefährlich ist es trotzdem, so wie alle Experimente mit Strom. Also nicht nachmachen. Neben seinen bunten Live-Shows nutzt Tesla auch geschickt andere Tricks, um sich und seine Zukunftstechnologien möglichst wirkungsvoll in Szene zu setzen. Es gibt aber ein Bild, wo man ihn so mitten in Blitzen sieht. Dieses Bild ist, würden wir heute sagen, gefaked, weil das eine Doppelbelichtung ist. Er hat also in dem Raum gesessen, wurde ein Foto gemacht, dann ist er rausgegangen, man hat die Blitze angeschaltet, wurde noch ein Foto gemacht. Und wenn man das alles richtig tut, die Kamera nicht verändert in ihrem Standpunkt, dann kriegt man natürlich diese beiden Bilder wunderbar übereinander. Das ist auch ein Teil von Inszenierung. Die Botschaft des Fotos ist klar. Mein Wechselstrom ist nicht gefährlich. Davor braucht niemand Angst zu haben. Wie sehr die Welt von damals sprichwörtlich unter Strom steht, zeigt sich bei einem Großereignis, das 1893 in Chicago stattfindet. Die legendäre Weltausstellung. Eine riesengroße Messe, bei der die Errungenschaften der modernen Welt präsentiert werden. Hier soll die größte Elektroanlage der USA entstehen, mit einem Stromverbrauch, der dreimal höher ist als der damalige Stromverbrauch der gesamten Stadt Chicago. Wer diese Anlage bauen soll, ist jedoch noch unklar. Um den Großauftrag bewerben sich zwei Unternehmen, die Westinghouse Company und die General Electric Company, das Nachfolgeunternehmen der Edison-Werke. Beide Firmen machen ihre Angebote. Nach einem erbitterten Wettstreit erhält schließlich Westinghouse den Zuschlag. Für $499.599. Viel verdienen werden wir dabei nicht. Macht nichts. Der Werbeeffekt wird dafür riesig sein. Das ist das Entscheidende. Und außerdem, ich will es. Und zwar unbedingt. Die Westinghouse Company produziert die größten Generatoren, die das Unternehmen je gebaut hat. Außerdem sollen fast 100.000 Glühbirnen das Ausstellungsgelände erleuchten. Da Edison seinem Widersacher verbietet, dafür sein Modell zu verwenden, muss Westinghouse auch noch eine eigene Glühbirne konstruieren. Die funktioniert zwar nicht so gut wie die von Edison, aber gut genug. Alles ist fertig, in letzter Minute. Jetzt kann die Weltausstellung eröffnet werden, durch den amerikanischen Präsidenten höchstpersönlich. Die Weltausstellung von Chicago wird zum Fest der Elektrizität. Es ist eine gigantische Show. Nachts leuchtet die City of Lights, die Stadt der Lichter, in hellem Glanz. Alles wird angetrieben mit Strom. Elektrische Züge, Fahrtreppen, Laufbänder, Boote, Fontänen. Und der gute George Ferris präsentiert hier das erste Riesenrad der Welt. Nach der Weltausstellung ist der Stromkrieg entschieden. Und das Team Tesla Westinghouse geht als strahlender Gewinner hervor. Wir haben es geschafft, mein lieber Tesla. Der erhoffte Werbeeffekt lässt nicht lange auf sich warten und beschert den beiden Herren einen beachtlichen Auftrag. Den Bau eines Kraftwerks an den Niagara-Wasserfällen. Es soll mehr Strom erzeugen als jedes andere Kraftwerk der Welt und damit die Stadt Buffalo, 26 Kilometer entfernt, versorgen. So weit ist bisher noch nie Strom transportiert worden. Das Kraftwerk in den Niagara-Fällen war schon ein Meilenstein aus wirtschaftlichen Gründen. Das war ein Großauftrag für die Firma Westinghouse. Da konnte sie sozusagen mal richtig zeigen, was sie auch technisch leisten konnte. Aber es war natürlich auch ein Zeichen dafür, dass man Sachen mit Wechselstrom machen konnte, die man mit Gleichstrom eben nicht machen konnte, weil der Abstand zwischen den Niagara-Fällen, wo er sehr viel Energie, wenn man so will, hinunterfloss, wenn man die nach Buffalo transportieren wollte, wäre das mit Gleichstrom nicht gegangen. Das ging eben nur mit Wechselstrom. Bis erstmals Strom in die Stadt Buffalo fließt, werden noch einige Jahre vergehen. Zahlreiche Hindernisse gilt es zu bewältigen. Die Wassermassen sollen über einen 2,5 Kilometer langen und 6 Meter hohen Tunnel umgeleitet werden und dann riesige Wasserräder die Turbinen in Bewegung setzen. Die treiben ihrerseits die Generatoren an, die den Strom erzeugen. Diese Generatoren, die Westinghouse in einer riesigen, lichtdurchfluteten Halle aufbaut, sind mal wieder die größten der Welt. Fahre Monstermaschinen! Allein der Bau des Tunnels dauert 3 Jahre und kostet 28 Arbeitern das Leben. Als Westinghouse und Tesla das neu erbaute Kraftwerk schließlich besuchen, werden sie von zahlreichen Reportern erwartet. Mr. Tesla! Es ist laut, hunderte Stimmen, hunderte Fragen. Was bedeutet dieses Kraftwerk für Amerika? Doch dann betreten Nikola Tesla und George Westinghouse die große Generatorenhalle, die Kathedrale der Kraft, wie es einige nennen. Hier ist es plötzlich sehr leise und ungewohnt sauber. Nichts erinnert an die kleinen Kraftwerke der Vergangenheit mit ihren tösenden Dampfmaschinen, die Unmengen an Staub und Dreck in die Luft jagten. Dieses Kraftwerk ist eines der Wunder dieses Jahrhunderts. Es ist ein Juwel in seiner Ganzheit und überragenden Konstruktion. Es ist ein Monument, das wahrlich unserem wissenschaftlichen Zeitalter entspricht. Wahrhaft ein Monument der Aufklärung und des Friedens. Es bedeutet die Unterwerfung der Kräfte der Natur, um den Menschen zu dienen. Das Ende barbarischer Methoden. Die Befreiung von Millionen, von Mangel und Leid. Tesla ist nun endgültig ein Superstar. Zurück in New York ist er der Liebling der High Society, der Reichen und Mächtigen, und genießt die Aufmerksamkeit und den Ruhm. Das Geld, über das er vor allem durch seinen Deal mit Westinghouse verfügt, gibt er mit vollen Händen aus. Stets trägt er maßgeschneiderte Anzüge und Schuhe. Der bestgekleidete Mann der Fifth Avenue. Eine Wohnung hat er nicht. Stattdessen logiert er in den teuersten New Yorker Hotels und diniert in den feinsten Restaurants der Stadt, wie dem Delmonico's in Manhattan. Psst, sehen Sie mal, ist das nicht dieser geniale Erfinder? Der da? Ja, ich glaube, Tesla heißt er. Elegant. Oh, er scheint hier Stammgast zu sein. Die Kellner lesen ihm buchstäblich jeden Wunsch von den Augen ab. Ja. Puh, gut sieht er aus. Ja, aber auch irgendwie einsam, oder? Ja, stimmt. Ihre Suppe, Mr. Tesla. Wir haben wie immer die Menge exakt abgemessen. Und hier die Servietten. 3 Stück, ganz wie Sie es wünschen. Dann wünsche ich einen guten Appetit. Wo immer Tesla ist, umgibt er sich mit Zahlen und rechnet. Eine besondere Beziehung hat er zur Zahl 3. Ich zählte die Schritte auf meinen Spaziergängen und berechnete die Rauminhalte meiner Suppenteller, Kaffeetassen und Nahrungsstücke. Andernfalls war meine Mahlzeit ungenießbar. Alle wiederholten Taten und Berechnungen, die ich durchführte, mussten durch 3 teilbar sein. Und wenn ich es verfehlte, fühlte ich mich dazu angespornt, alles noch einmal zu wiederholen. Selbst wenn dies Stunden dauerte. Aber das ist nicht alles. Tesla hat zahlreiche seltsame Eigenheiten und Angewohnheiten, die man heute wohl als zwanghaftes Verhalten beschreiben würde. Ich hatte eine heftige Abneigung gegen die Ohrringe von Frauen. Der Anblick einer Perle würde bei mir einen Anfall auslösen. Ich würde niemals das Haar anderer Leute berühren, außer vielleicht vor der Mündung eines Revolvers. Ich bekäme Fieber, wenn ich einen Pfirsich anschaute. Auch hat er geradezu panische Angst vor Bakterien. Seine Hände wäscht er stets genau 3-mal und meist trägt er Handschuhe. Die warf ich stets nach einer Woche weg und ersetzte sie durch neue. Tesla ist ein Mensch der Extreme. Einerseits liebt er Luxus, geht gerne zu den eleganten Salons, bei denen reiche New Yorker Bürger Menschen von Rang und Namen in ihre Häuser einladen. Andererseits zieht er sich oft wochenlang in sein Labor zurück. Er schläft nur wenig und arbeitet häufig bis zur Erschöpfung. Manchmal wurde ich davon regelrecht krank, aber ich konnte nicht anders. Auch auffällig ist, dass Tesla in seinem ganzen Leben keine Frau hat und entsprechend keine Familie gründet. Ich glaube nicht, dass Sie mir sehr viele große Erfindungen nennen können, die von verheirateten Männern gemacht worden sind. Auch wenn Tesla keine Frau hat, so hat er dennoch zahlreiche Freunde und Bekannte. Er ist Mitglied im vornehmsten Herrenclub New Yorks. Zu seinen Freunden gehört die Prominenz der damaligen Zeit. Zeitungsverleger, Industrielle, Künstler. Ich glaube einfach, dass Tesla, ja, auch angestaunt wurde in dieser Kulturszene, bei den Künstlern, wo er dann war und so weiter, weil er halt auch so anders war. Das ist natürlich faszinierend. Ein Stück dieser Faszination, die wir auch immer wieder spüren in den Berichten und so weiter, kommt natürlich, der war irgendwie anders. Anders als wir. Also wollen wir doch ein bisschen mehr über ihn wissen. Ich denke, das spielt auch eine Rolle. Einer seiner engsten Freunde ist der Schriftsteller Mark Twain. Er ist von Teslas technischer Genialität begeistert und besucht ihn häufig in seinem Labor. Woran arbeiten Sie gerade? Das ist meine Erdbebenmaschine. Und wofür kann man sie nutzen? Ich plane einen Einsatz im medizinischen Bereich. Faszinierend. Wie funktioniert sie? Oh, darf ich sie ausprobieren? Besser nicht. Wieso? Die Vibrationen können, wie soll ich sagen, unangenehme Nebenwirkungen haben. Na, so gefährlich kann das nicht sein. Bitte, ich brenne darauf. Lassen Sie mich Ihr Versuchskaninchen sein. Also gut. Tesla schaltet die Maschine an. Und dann, nach kurzer Zeit, Mark Twain stürmt zur Toilette. Entschuldigen Sie mich bitte? Die Vibrationen der Maschine haben bei dem Schriftsteller einen starken Durchfall ausgelöst, der zum Glück harmlos ist. Ich hatte Sie gewarnt, mein Freund. Ich hatte Sie gewarnt. Das meiste testet Tesla auch selbst. Gerade erst sind in Deutschland die sogenannten Röntgenstrahlen entdeckt worden. Tesla ist fasziniert und macht zahlreiche Experimente. Dabei setzt er sich selbst starker Strahlung aus und verletzt sich dabei erheblich. Es fühlt sich an wie Feuer oder glühend heißes Eisen. Etwa noch so ein verrückter Tick von ihm, mit dem eigenen Leben zu spielen? Nicht unbedingt, meint Frank Dittmann vom Deutschen Museum. Ansonsten ist es natürlich so, dass es gar nicht so selten war, dass Wissenschaftler zu dieser Zeit Selbstversuche gemacht haben. Ob das Mediziner waren oder ob das Physiker waren, das war gar nicht so selten. Weil man hatte natürlich nicht die ausgefeilten Messinstrumente und technischen Gerätschaften, die wir heute haben, sondern ganz viel in der Physik, aber auch in anderen Wissenschaften, basierte auf dem Sinn, auf menschlichen Sinn. Um den Ort, an dem Tesla mit all seinen Messinstrumenten und Gerätschaften herumexperimentiert, seinem Labor, ranken sich viele Geheimnisse und Gerüchte. Einmal löst er mit einem Experiment ein so starkes Beben aus, dass die Nachbarn fürchten, das Haus stürze ein. Dann erwischt es irgendwann sein Gebäude. Bei einem Großbrand, der in einer benachbarten Heizungsfirma entstanden ist, brennt sein Labor komplett ab. Tesla braucht zwar eine Weile, um diesen Schicksalsschlag zu verkraften, richtet sich jedoch schließlich ein neues Labor ein. Dort will er sich nun vor allem seinem Lieblingsthema widmen, der kabellosen Übertragung von Energie. Er experimentiert damit schon seit langem. Bei meinen Vorträgen halte ich zum Beispiel mit Gas gefüllte Röhren zwischen zwei Metallplatten, wodurch sie dann zu leuchten beginnen. Aber seine Idee ist viel größer und zeigt, welch ein Visionär in Tesla steckt. Es muss möglich sein, Energie auch über weite Strecken zu übertragen. So könnte man die ganze Welt mit Energie beliefern. Jeder könnte darauf zugreifen, jeder könnte sie nutzen. Was für ein Segen für die Menschheit. Tesla hatte so die Vorstellung, dass man jedem Energie zugänglich machen müsste. Und da wollte er ein System entwickeln, das Weltenergiesystem, in dem er Elektrizität als elektromagnetische Wellen in die Atmosphäre, ja, schiebt, pumpt, wenn man so will. Und an jedem Ort kann dann jemand mit einem Stab, also einer Antenne, wenn man so will, sitzen und sich die Energie, die man braucht, herausholen. Und damit hat man natürlich auch ein demokratisches Prinzip. Ja, jeder darf das. Das Problem dabei ist natürlich, dass es dann keine Finanzierung für das System gibt. Weil auch wir bezahlen heute den Strom, den kriegen wir durch Leitungen geliefert. Da ist ein Stromzähler dran und dann müssen wir halt dann zahlen. Das ist bei einem solchen System eigentlich nicht machbar. Teslas große Idee hat also einen Schönheitsfehler. Das liebe Geld. Um seine Pläne zu verwirklichen, braucht er Geld. Viel Geld. Und da er selbst über keine größeren Finanzmittel verfügt, braucht er Investoren. Dass die ihm für seine große Utopie des Weltsystems wohl kein Geld zur Verfügung stellen werden, ahnt er bereits. Ich bin meiner Zeit einfach zu weit voraus. Mal wieder. Also beschließt er, nicht ganz mit offenen Karten zu spielen. Zunächst wendet er sich an John Jacob Astor IV., einen der reichsten Männer Amerikas. Und tatsächlich ist dieser bereit, Tesla eine hohe Geldsumme zur Verfügung zu stellen, allerdings für ein anderes Projekt. Tesla soll eine neue Lichttechnologie weiterentwickeln. Als Astor auf eine große Europareise geht, richtet sich Tesla aber kurzerhand mit dem Geld ein großes Labor in Colorado Springs ein, um dort an seinem Weltsystem zu arbeiten. Kein Problem. Das mit dem Licht mache ich einfach später. So etwas bekomme ich ganz schnell hin. Als Astor zurückkommt, ist er nicht gerade begeistert. Tesla hat seine Arbeit in Colorado inzwischen beendet und schon wieder neue Pläne für sein Weltsystem. Teure Pläne. Astor will mir kein Geld mehr geben. Verdammt, was mache ich jetzt bloß? In seiner Not wendet sich Tesla an J.P. Morgan, einen schwerreichen Bankier und einen der mächtigsten Männer der Welt. Teslas Plan? Direkt vor den Toren der Stadt werde ich in Long Island einen riesigen Turm bauen. Den Wardenclyffe Tower. Seine Geldgeber lässt er glauben, dass er hier versuchen will, Nachrichten über weite Strecken zu übertragen. Fast durch Zufall hat Tesla nämlich eine weitere erfolgversprechende Entdeckung gemacht. Radiowellen. Es ist ihm bereits gelungen, sie erfolgreich über eine kleinere Strecke hinweg zu senden. Doch in Europa forscht Guglielmo Marconi auf dem gleichen Gebiet. Die Frage ist nun, wem es zuerst gelingt, Radiowellen und damit Nachrichten über eine große Entfernung, nämlich den Atlantik, zu übertragen. Wer das schafft, auf den wartet ein Riesengeschäft. Das erkennt auch der Investor J.P. Morgan. Und Sie denken wirklich, dass Sie mit diesem komischen Turm Nachrichten übertragen können? Ich glaube es nicht, Sir. Ich weiß es. Nun, das könnte tatsächlich eine gute Geldanlage sein. Also gut, ich werde Sie unterstützen. Legen Sie los. Doch die Nachrichtenübertragung ist für Tesla nur ein Nebenprodukt. Ihm geht es um die Übertragung von Energie. Die Anlage, deren Herzstück ein über 100 Meter hoher Sendeturm sein soll, entsteht auf einem sandigen Kartoffelacker. Der Bau ist langwierig, schwierig und teuer. Neueste Nachricht! Tesla lässt eigene Zugstrecke nach Wardenclyffe bauen! Immer wieder muss Tesla umplanen. Und wieder Unfall am Monsterturm! Ein Toter! Die Kosten steigen und steigen. Der Unfallpunkt hält nicht. Stürzt der Wunderturm jetzt ein? Und am Ende muss er eine Niederlage einstecken. Extra-Gas! Weltsensation! Marconi sendet über den Atlantik! Am 12. Dezember 1901 gelingt es Marconi tatsächlich, den Buchstaben S als Morsecode von England nach Kanada zu senden. Damit ist das Radiowettrennen entschieden und der Sieg geht nach Italien. Marconi ist die Übertragung mit einer relativ einfachen Konstruktion gelungen. J.P. Morgan fragt sich deshalb, warum Tesla mit einer derart aufwendigen und teuren Anlage arbeiten will. Schließlich muss Tesla Farbe bekennen. Er erklärt dem Investor, dass es ihm nicht nur um Nachrichten, sondern vor allem um Energieübertragung geht. Glauben Sie mir, Sir, was ich vorhabe, sind keine unrealisierbaren Projekte eines Spinners, sondern überlegte Unternehmungen eines Ingenieurs. Doch J.P. Morgan fühlt sich getäuscht und weigert sich, weiteres Geld locker zu machen. Tesla versucht, ihn umzustimmen. Er bittet, er schimpft. Aber alles ist vergebens. Sie sind ein großer Mann, aber Ihr Werk ist vergänglich. Meines ist unsterblich. An einem der letzten Abende in seinem Wunderturm lässt Tesla noch einmal ein wahres Feuerwerk hochgehen. Gleißende Blitze schickt er mit lautem Krachen in den Nachthimmel. Ein großes Spektakel. Das ist der Beweis! Meine Idee funktioniert! Und doch ist alles verloren! Aber wenn für ihn so viel davon abhängt, warum spielt Tesla so leichtfertig mit dem Vertrauen seiner Investoren? Also ich glaube, dass Geld für ihn Mittel zum Zweck war, nicht Ziel. Das heißt, er hatte seine großen Utopien, die wollte er realisieren, dafür brauchte er Geld und das hat er dann auch gemacht. Und damit ist er natürlich auch manchmal mit den Geldgebern in Konflikt geraten. Und dann hatte natürlich Tesla sehr große Schwierigkeiten und ist, so sehe ich das zumindest, ist nie wieder richtig auf die Beine gekommen. Er hat es immer wieder mal versucht, aber eigentlich ist es nicht so gewesen, dass er dann nochmal eine große Firma sozusagen im Hintergrund hatte, die ihn für seine Ideen unterstützt haben. Also alle haben offensichtlich dann das Gefühl gehabt, mit dem, das ist ganz schön schwierig. Tesla ist nicht einmal 50 Jahre alt und steht vor einem Trümmerhaufen. Er ist pleite und hat seine Glaubwürdigkeit verspielt. Niemand ist mehr bereit, seine Forschung zu finanzieren. Tesla wohnt weiterhin im Hotel, kann sich das aber schon längst nicht mehr leisten. Wenn die Rechnungen sich zu sehr anhäufen, dann zieht er einfach weiter ins nächste Hotel. Der Schuldenberg wird immer höher. Die Menschen New Yorks sehen ihn nun meist beim Taubenfüttern. Na, kommt her! Seht, was ich euch mitgebracht habe! Ja, ihr seid so wunderbare Tiere. Ich habe euch schon als kleiner Junge ins Milian geliebt. Ihr seid meine wahren Freunde. Komm, komm! Nehm! Es ist reichlich da. Die Vögel füttert er sogar in seinem Hotelzimmer und bringt damit das Personal zur Verzweiflung. Ich mach das nicht mehr mit. Überall im Zimmer sind Federn und Taubendreck. Das ist ekelhaft. Voller Ungeziefer. Wie soll ich denn da das Zimmer putzen, Herr Direktor? Jetzt reicht es. Das ist zu viel. Unbezahlte Rechnungen und jetzt auch noch Vögel. Ich schmeiße ihn raus. Nichtsdestotrotz bleibt Tesla ein großer Name. Nach wie vor fragen Journalisten Interviews an. Nach wie vor schreiben die Zeitungen über ihn. 1917 soll er sogar eine große Auszeichnung bekommen. Das American Institute of Electrical Engineers, die Gesellschaft, vor der Tesla seine berühmtesten Vorträge gehalten hat, möchte ihm die Edison-Medaille verleihen. Ja, ausgerechnet eine Medaille, die nach seinem größten Widersacher benannt ist. Tesla lehnt deshalb zunächst ab. Doch Bernard A. Berendt, der Vizepräsident des Instituts und ein großer Verehrer von Teslas Arbeit, überzeugt ihn. Und so akzeptiert Tesla schließlich nach einigem Zögern. Dann ist der Abend der Preisverleihung. Und Tesla ist verschwunden. Berendt findet den großen Erfinder schließlich in einem Park, umringt von Tauben. Sie sitzen auf seinem Kopf, seinen Schultern, seinen Armen. Es ist ein bizarres Bild. Der 1,90 Meter große, hagere Mann im schwarzen Anzug in einer Schar von weißen und grauen Tauben. Mr. Tesla! Aber Mr. Tesla, was machen Sie denn da? Alle warten auf Sie. Was? Ich bitte Sie, lassen Sie mich nicht hängen. Berendt schafft es schließlich. Tesla begleitet ihn in den Festsaal. Und es wird ein besonderer Abend für den alternden Erfinder. Die wichtigsten Vertreter seiner Zunft zollen ihm ihre Anerkennung. Am Ende erfüllt ihn großer Stolz auf die Medaille, die nach seinem großen Konkurrenten benannt ist. Bis zu seinem Tod wird er sie in Ehren halten. Vielen Dank. So gehen die Jahre dahin. Seine Wegbegleiter, Freunde und auch Konkurrenten, Antal, Edison, Twain, Astor, Morgan, Marconi, Westinghouse, fast alle sterben. Tesla ist jetzt sehr allein. Aber zumindest seine größten Geldsorgen ist er los. Er schreibt Artikel für Fachzeitungen. Und auch das Land Jugoslawien, wie Teslas Heimat in Europa jetzt heißt, unterstützt seinen berühmten Sohn finanziell. Außerdem zahlt ihm die Westinghouse Company, die Tesla so viel zu verdanken hat, ein monatliches Beraterhonorar und sorgt dafür, dass er im Hotel New Yorker mietfrei wohnen kann. Hier verbringt er über 10 Jahre, bis er im Januar 1943 starke Schmerzen in der Brust verspürt. Doch zum Arzt geht er nicht. Das hat er sein ganzes Leben lang so gut wie nie getan. Er bittet das Zimmermädchen, das Schild "Bitte nicht stören" an die Tür zu hängen. 3 Tage lang sieht ihn niemand. Schließlich tritt das Zimmermädchen doch ein. Mr. Tesla? Hallo? Sir? Sind Sie da? Ich muss doch Ihr Zimmer putzen. Tesla liegt tot in seinem Bett. Er sieht friedlich aus. Am 7. Januar 1943 hat er im Schlaf einen tödlichen Herzinfarkt erlitten. Und ich habe noch das Schild für ihn an die Tür gehängt. Zur anschließenden serbisch-orthodoxen Trauerfeier kommen mehr als 2000 Menschen. Darunter zahlreiche Erfinder, Wissenschaftler und Nobelpreisträger. Der Leichnam Teslas wird eingeäschert. Seine letzte Ruhestätte findet er in Belgrad, der Hauptstadt des heutigen Serbiens, in einem Museum, das ihm und seiner Arbeit gewidmet ist. Ob man an diesem Ort herausfinden kann, wer Tesla wirklich war? Es ist nicht einfach, die private Person Nikola Tesla hinter dem öffentlichen Mythos zu erkennen. Sein Leben steckte voller Widersprüche. Er war Superstar und einsamer Wolf. Er liebte Luxus und kannte bittere Armut. Er war Liebling der Reichen und Mächtigen. Aber eigentlich lebte er nur für seine großen Visionen. Und er war ein Meister der Inszenierung. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch in seinen Texten, in denen er selbst über sein Leben schrieb, finden sich zahlreiche Geschichten. Aber welche davon sind wahr? Hat er tatsächlich schon als Junge ein geniales Maikäferrad gebaut? Traf ihn die Inspiration für seinen Wechselstrommotor in Budapest wirklich wie ein Gedankenblitz? Und entwickelte er all seine Erfindungen tatsächlich nur im Kopf? Also Inszenierung war für ihn ganz wichtig. Und ich glaube, deswegen kann man überhaupt nicht trennen zwischen seiner Person, wie sie war, und der Inszenierung. Sondern das fällt natürlich in eins. Und man muss sich fragen, kann man das trennen? Ich glaube es nicht. Sollte man es trennen? Das glaube ich auch nicht. Weil das gehört zu seiner Persönlichkeit. Mit vielen Ideen war Nikola Tesla seiner Zeit meilenweit voraus. So hat er in einem Zeitungsinterview 1926 nicht nur das Internet vorhergesagt, sondern auch das Aufkommen der Mobiltelefone bzw. Smartphones. Wenn die drahtlose Kommunikation perfekt angewandt wird, wird die ganze Erde in ein riesiges Gehirn umgewandelt werden. Wir werden in der Lage sein, sofort miteinander zu kommunizieren, ungeachtet der Entfernung. Nicht nur das, sondern durch Fernsehen und Telefonie werden wir einander so perfekt sehen und hören, als wären wir von Angesicht zu Angesicht. Und die Instrumente, mit denen wir dies tun können, werden im Vergleich zu unserem heutigen Telefon erstaunlich einfach sein. Ein Mann wird in der Lage sein, eines in seine Westentasche zu tragen. Darüber hinaus hat er ferngesteuerte U-Boote konstruiert, Flugzeuge erdacht, die ohne Flügel fliegen, und wollte eine Superwaffe bauen, die den Weltfrieden garantiert. Er war super kreativ, hat in andere Richtungen gedacht, als man normalerweise dachte. Und was ich wirklich faszinierend finde, ist, er hatte Visionen, für die er dann auch wirklich eingestanden ist. So eine Idee war das Weltenergiesystem. Auch wenn vieles nie realisiert wurde, die Bedeutung seiner Erfindungen, vor allem die seines Elektromotors, ist unumstritten. Wie Bernard A. Berendt in seiner Lobrede zur Verleihung der Edison-Medaille betont hat. Wollten wir all das, was aus Teslas Werk entstanden ist, wieder aus der Industrie entfernen, würden ihre Räder nicht weiterlaufen, unsere elektrischen Wagen und Züge stillstehen, unsere Städte wären dunkel und unsere Motoren tot und nutzlos. Tatsächlich ist sein Werk so weit tragend, dass es zum Fundament unserer Industrie geworden ist. Mögen auch viele Geheimnisse über den Magier der Elektrizität niemals gelöst werden. Mag er auch seltsame Spleens gehabt und ein bisschen zu verrückt für diese Welt gewesen sein, mögen auch viele seiner Ideen klingen wie aus einem Science-Fiction-Roman. Eines steht fest. Wenn ich das Glück haben sollte, dass ich auch nur einen Teil meiner Ideale verwirklichen kann, wird es für das Wohl der gesamten Menschheit sein. Auf Wiederhören bei Audible.